Sie weint ne Rote, lang ist das her. Und jetzt schmiert sie Brote zusammen mit Pierre. Für Penner und Nutten, das Tag für Tag. Sie rührt in den Suppen, die keiner mag. Gesoffen wird heimlich, gekifft erst recht. Fragen klingen oft peinlich, Menschen sind schlecht. Theorie war locker, Praxis tut weh. SPU Abzocker feiern auf See. Und du stellst Magda zu viel Fragen, auf die sie keine Antworten hat. Und du nascht vom Gras aus ihrem Garten, schlenderst zu Gedröhn zu Dutschkes Grab. Bei Nacht. Sie weint, ne Fonzu, amtlich entkeimt. Jesus latscht ein Kopftuch, Heiligenschein. Biofleisch und Linsen, kein Supermarkt. Sparbuch, Postbank, Winsen, Schmiergeld vom Staat. Sie schrieb mal ne Karte aus Ost-Berlin. Der Frieden stand Pate, sie musste fliehen. Theorie war geil, Praxis tut weh. Die Hand wird zum Seil, Kreuze im Schnee. Und du stellst Magda zu viel Fragen, auf die sie keine Antworten hat. Und du nascht vom Gras aus ihrem Garten, schlenderst zu Gedröhn zu Dutschkes Grab. Bei Nacht. Sie weint ne Dralle, voller Elan. Spitzname die Qualle, Magda von Zahn. Illusion beendet, Realität. Man hat sich gewendet, vielleicht zu spät. Sie sah nun den Hunger gleich vor der Tür, wie er darum lungert, beinahe erfriert. Theorie war feiner, Praxis tut weh. Magda wirkte kleiner und kochte Tee. Und du stellst Magda zu viel Fragen, auf die sie keine Antworten hat. Und du nascht vom Gras aus ihrem Garten, schlenderst zu Gedröhn zu Dutschkes Grab. Bei Nacht. Sie war einst ne Weiche, Krieg gab es nicht. Doch die erste Leiche brachte das Licht. Warum muss man sterben? Was ist der Grund? Viel zu viele Erben öffnen den Schlund. Sie schaffte sich Räume, zog sich zurück, poppte in der Scheune, schrie voller Glück. Theorie war lahmend, Praxis tut weh. So half sie den Armen und wurde zur Fee. Und du stellst Magda zu viel Fragen, auf die sie keine Antworten hat. Und du nascht vom Gras aus ihrem Garten, schlenderst zu Gedröhn zu Dutschkes Grab. Bei Nacht. Und du stellst Magda zu viel Fragen, auf die sie keine Antworten hat. Und du nascht vom Gras aus ihrem Garten, schlenderst zu Gedröhn zu Dutschkes Grab. Bei Nacht. Oh yeah.